Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Kevin, a.k.a. Transky, live bei uns im Studio. Hey, willkommen. Hey, danke, dass ich hier sein darf. Transky, bei dir hat sich ja wahnsinnig viel getan und du bist ja ein eher jüngerer Protagonist der ganzen Dance-Szene. Bei dir hat es ja eigentlich 2021 begonnen. In der Zeit der Pandemie hast du das Produzieren für dich entdeckt. Ja, quasi notgedrungen, quasi Clubs haben geschlossen, Venues haben geschlossen. Natürlich ist dann viel aufgekommen in der Zeit. Die ganzen DJs und Produzenten haben sich ja neu erfunden mit DJ-Streams, mit YouTube-Streams und so genau, weiter und ja, so fort. Und ich warst du da auch dabei bei den Streams und so? Oh, nein, ich habe sogar, ich hab sogar abgesagt bei vielen, weil ich habe mir gedacht, es geht nicht in die richtige Richtung, habe sozusagen den Schritt zurück gemacht. Quasi hin so, hey, mach doch einmal Musik, du bist ja Musiker, also mach doch Musik. Bevor du zu produzieren begonnen hast, was war so die Musik, die du am liebsten gehört hast? Hat es da Einflüsse gegeben? Gibt es bestimmte Artists, denen du nachgeeifert bist? Boah, finde ich ganz schwierig, weil die Musik, die ich schreibe, ist für mich eigentlich so eine Querschnittsmaterie von allem, was ich so immer erlebt habe und gehört habe. Angefangen von Nu Metal bis hin zu Thrash Metal, bis hin zu Klassik, bis hin zu Techno, Trance. Mhm. Aber ich glaube, von den jüngeren Einflüssen her ist es ganz bestimmt das Label Hard House. Aha, ja. Ich glaube, du kennst es wahrscheinlich. Ich bin damit aufgewachsen, ja. Ich frage mich gerade, bringen die noch Sachen raus? Lustigerweise kommen jetzt halt diese ganzen Represses. Die Represses. Also ich muss ja ganz kurz sagen, das ist ein Label, das so Anfang 90er auf jeden Fall mal ordentlich Gas geben hat und die Gegend, wo ich in Salzburg eben, wo ich aufgewachsen bin, da hat das dominiert, Hardhouse. Ja, das war großartig. Ich war da zu der Zeit noch nicht auf der Welt. Ja. Ich habe das quasi erst retrospektiv kennengelernt. Ja. Bei mir war es hauptsächlich in einem Plattenlehnen, wo man am Boden sitzt und sich ein bisschen durch die Platten wühlt und so, ach okay, was ist das, Hardhouse? Dann hört man so rein und dann fallen ja halt so diese Namen ein, so Eternal Basement zum Beispiel. Und dann hörst du rein und dann sagst du, Org, das klingt ja Org. Mhm. Was ist das? Yeah. Und wo ist das? Von wann ist das? Und dann schaust du drauf und das ist so Zeit, was so 92, 94 ist. Boah, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Und klingt dann, ziemlich frisch trotzdem, ja? Klingt ziemlich frisch und dann beginnt halt dieses ganze Genörde rundherum. So, woher kommt das? Gibt es da noch mehr? So, warum haben die das gemacht und warum machen die das heute nicht mehr? Oder wo sind diese ganzen Leute geblieben? Und dann das beeinflusst dich dann schon, einfach von der musikalischen Idee und du möchtest dem schon nacheifern. Auf der anderen Seite fragst du dich dann schon, okay, was ist der Mehrwert, den ich jetzt als Junge habe, der jetzt quasi 25 Jahre später diese Platte in der Hand hat. Spannend. Okay, und dann eben 2021 hast du dann dein Home-Studio aufgebaut und... Laptop. Also hat mit Laptop begonnen? Es hat mit Laptop begonnen, ja. Alles klar. Ich würde sagen, wir hören gleich einmal in einen Track rein. So ein Jahr darauf ist ja dann ein Track rausgekommen, der hieß Atomic Dreams. Du bist ja gleich auf irgendwelchen Labels untergekommen auch, aber reden wir gleich nachher darüber, weil der Einstieg war ja, glaube ich, über Soundcloud. Na gut, aber jetzt hören wir uns erst einmal einen Track an, der heißt Atomic Dreams, von Transky, erschienen auf Self-Released. Self-Released auf Soundcloud, also ohne großen Label, ohne große Verträge. Ich glaube, spontan hochgeladen und ich finde, der klingt heute noch immer super. ein Jahr nach diesem Track bist du auf jeden Fall bei uns im Studio gewesen und hast schon im Berghain aufgelegt und in diversen anderen Locations, weil es ja wirklich ein Schnellstart ist, wo man irgendwie vermuten müsste heutzutage, du hast alle Kanäle und alle die ganze Maschinerie gestartet, wie alle Social Medias und hast gepostet wie ein Wahnsinniger. Aber dein Weg war ein anderer. Ja, ich meine, wir können es nicht abstreiten, dass es quasi für viele, viele junge Künstler der Weg ist, um Erfolg zu erreichen. Aber ich habe mir damals gedacht, weil diese ganze Social-Media-Maschinerie so groß wurde während Covid, dass ich keine Lust hatte, damit zu spielen. Und ich wollte mich eigentlich nur auf das Wesentliche konzentrieren und das war für mich die Musik. Ich glaube, ich hatte eine große Portion Glück, dass ich viele quasi Gleichgesinnte gefunden habe, die da auch so gedacht haben. Und es gibt nach wie vor in vielen Clubs Booker und Programmgestalter, die sagen so, okay, ja, das ist genau das, was wir suchen. Mhm. Ja, du hast genau zur richtigen Zeit den richtigen Sound produziert. Ja, super. Mir hat es gefallen. Ja. Und ich glaube, das ist auch dieser Nerv der Zeit gewesen, dieses leicht melancholische, aber auch so, hey, das ist halt trotzdem noch immer Clubmusik. Jetzt ist es soweit, dass du doch dein eigenes Label machst. Und erzähl uns doch ein bisschen was darüber. Es ist gerade eine Compilation rausgekommen mit wahnsinnig vielen Artists drauf. Die Grundidee des Labels war so ein bisschen ein Grundproblem, das ich mit mir selbst hatte. Wir leben in einer Zeit von sozialen Plattformen, von Internet, von Algorithmen, die uns vorschlagen, was wir eigentlich zu hören haben. Mhm. Und das war ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es geht ein bisschen diese Mystik, deswegen auch Mystic Research im Name, es geht diese Mystik verloren, so dass ich etwas spontan finde, sei es auch im Internet. Mhm. Quasi, jeder bekommt Musik vorgeschlagen über einen Algorithmus, aber quasi, dass jemand selbst weitergräbt, um mehr zu finden, das geht halt total verloren. Und das war ein bisschen diese Grundidee des Labels, dass ich da meinen Beitrag zu dieser riesigen Bibliothek an Musik beitrage. Ja. Du hast völlig recht, ja. Auch durch das schnelle Leben jetzt, dass man alles sofort irgendwie haben kann, benötigt das Diggen gar nicht mehr, ja. Aber die coolen Sachen und die spannende Musik und so findet man nur, wenn man selber gräbt und sucht, ne? Selbst Soundcloud, wo ja dein Start war, ist eine Spitzenplattform. Da ist unglaublich viel Musik drauf, die niemals irgendwie entdeckt wird oder worden ist. Außer von einzelnen Personen, die das halt dann irgendwie nach draußen tragen. Und bei dir war das ja so, ne? Ja, schon. Also es ist, ich glaube, da können viele, viele schon nachvollziehen, wenn man quasi sich durch Sammlungen gräbt oder durch einzelne Profile oder durch einzelne Plattformen. Und plötzlich findet man etwas und man glaubt so, boah, das ist etwas, das möchte ich jetzt mit jemand anderem teilen. So, hey, schau mal, was ich da gefunden habe. So, boah. Und natürlich auch aus einem eigenen Interesse zu sagen, so, haha, ich habe es gefunden. das ist schon eben dieser Moment plötzlich, wo mir nicht von oben herunter diktiert wird, was ich zu hören habe, sondern ich habe etwas gefunden, das nie diesen Anspruch hatte, überall gehört zu werden. Ja. Und du hast jetzt eben, wie du schon erwähnt hast, dein eigenes Label gegründet, das heißt Mystic Research. Und da hast du gleich einmal eine Compilation zusammengestellt. 15 Artists sind da drauf vertreten, aus der ganzen Welt verteilt. Erzähl doch mal ein 15 bisschen. 15 Artists aus der ganzen Welt, aus den USA bis nach Südkorea, aber natürlich auch aus Wien. Allesamt würde ich meinen, mit dem Anspruch, nicht bekannt zu werden. Und ich habe mich wirklich auf die Musik fokussiert. Hat sehr lange gedauert, natürlich 15 Tracks zu finden, die in sich geschlossen sind, gut zusammenpassen. Aber auch von den Künstlern her, die diesen gleichen Anspruch vertreten wie ich. Mhm. Und ja, erhältlich, digital, aber auch das CD, ganz oldschool, als Mix-CD sogar. Okay. Also alle Tracks zusammen in einem Durchgängemix in 54 Minuten. Alles klar. Ist das auch ganz normal im Handel erhältlich oder wie kommt man dazu? Bandcamp. Natürlich DIY-Attitüde. Ich verzichte auf Distribution und Handel und mache das selber. Okay, du bist eine One-Man-Show, du machst ja wirklich alles selber, ja? Ja, ich mache alles selber derzeit und natürlich viel Arbeit. Extrem viel Arbeit. Extrem viel Arbeit. Ich hoffe, das ändert sich bald in Zukunft und es kommen Leute dazu. Ja, na, das würde ich schon schwer empfehlen, weil sonst da rennt's, die sagt man da so schön. Und, na gut, wir hören uns jetzt noch einen Track an, bevor wir uns den Mix anhören von dir. Der Track ist relativ neu, erzähl doch mal darüber. Frisch aus dem Studio, quasi noch ein Rohdiamant, noch ungemastert, habe ich geschrieben nach meinem Besuch in Vilnius, übrigens großartige Stadt und großartiger Artist, Props an Tadas, wenn er mithört. Und ja, es ist eine Zwischenmaterie, so quasi von allem Neuen, was ich so in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten erlebt habe. Mhm. Wie beschreibe ich ihn? Ich denke mal, die Leute sollen reinhören. Wir hören einfach mal rein. Transgen mit Vilnius Visitor. Mit Vilnius Visitor. Unreleased, ein Rohdiamant, wie du es selber sagst, Kevin. Wie sieht das kommende Jahr aus für dich? Also das Jahr 2025 hat ja ein paar Überraschungen von deiner Seite, oder? Ja, also ja, 2025 wird sehr spannend. Natürlich werde ich dieses Compilation-Projekt weiterführen. Hat ja das Grundidee gehabt, jedes chinesische Tierkreiszeichen ein bisschen abzubilden. Im Vorjahr war es der Erddrache, im nächsten Jahr wird es die Schlange werden. Mhm. Und da hoffe ich vielleicht sogar noch mehr als 15 Artists zu finden. Oh, wirklich? Und natürlich wird das ein langfristiges Projekt, weil 12 Tierkreiszeichen zu füllen, das ist schon eine Beschäftigung für die nächsten 12 Jahre. Ja. Aber beside of that, Meine erste LP wird kommen. Arbeitstitel ja. Keep of Secrets, da haben wir gerade Wilderness Visitors gehört. Ah, das wird dann drauf sein, super. Wird cool, drauf sein. Cool. Einfach die Ohren spitzen, da wird noch was kommen. Mhm. Und noch eine EP von einem sehr guten Kollegen aus den USA wird dann noch das Jahr kommen. Na super, es freut mich sehr, hey Transki. Danke. Jetzt hören wir deinen Mix und zwar den Mix, den du auf CD rausgebracht hast. Ja. Da sind alle Artists des nagelneuen Labels Mystic Research vertreten. Ich wünsche euch viel Vergnügen und dir, lieber Transki, lieber Kevin, viel Erfolg in diesem Jahr. Und lass es krachen. Danke, dass ich hier sein darf. Die Kunst ist, eine Intimität heraufzubeschwören. Und wenn das da ist, dann ist es Magic. FM4. Baboon Deluxe. We'll be right back. FM4 La Boom Deluxe. Am Mikrofon Sebastian Schlachter und in the Mix war gerade für euch Transky von Mystical Research. Vorher gab es noch ein super nettes Interview und das, genauso wie alles andere der heutigen Show, findet ihr auf fm4orf.at zum Lesen und ihr könnt auch alles für 30 Tage nachhören. Interviews, Mixes, alles dabei. Die Mixes findet ihr auch exklusiv auf fm4orf.at/Dance.